unfold. Tell me to make myself available. Tell me to write it out. No man is an island. For the streets inside the vein of your vein. Ihr hört FSK, das freie Senderkombinat, zum Empfang in Hamburg auf 93,0 MHz. Ihr hört hier den Sunday Service, die Sendung läuft auch noch als Austauschsendung. Vielleicht, wenn ihr es dort hört, bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax in Halle, Radio T in Chemnitz und Radio Störfunk in Schwäbisch Hall. Sorry, ich habe hier gerade so einen Fussel eingeatmet, glaube ich. So, hier geht es weiter in der zweiten Stunde, natürlich wie immer mit den Konzerttipps. Die nächsten Konzerte für die kommende Woche in Hamburg habe ich für euch rausgesucht, zumindest so ein paar, die mir gefallen würden, so halbwegs zumindest. Es geht los mit H. Hawkline, hörten wir gerade eben, mit seinem Song Ringfinger vom Album In the Pink of Condition, ein spannender Künstler aus den USA, der auf Tour ist mit, zusammen mit, Foxygen, genau. Und Foxygen und H. Hawkline sollten eigentlich live auftreten am Dienstag, den 26.05. im Knus. Das Konzert wurde verlegt ins Molotow. Wie kann das sein? Ich kann mir vorstellen, dass der Vorverkauf zu schlecht lief und sich dann die Konzertagentur gesagt hat, Mensch, das Knust ist zu teuer, wir machen es im Molotow. Ob dort auch H. Hawkline im Vorprogramm auftreten wird, weiß ich nicht. Er ist dort nicht angekündigt, aber im Knust war angekündigt. Also ich hoffe, er tritt dort auch auf, weil der vielleicht sogar der spannendere Künstler sein könnte von diesen beiden. Aber erstmal hier ein Song von Foxygen, bevor ich weiter erzähle und rede von ihrem neuesten Album N Star Power. Der Song heißt Everybody Needs Love. Thank you. So klingen Foxygen also im Jahr 2015. Das war ihr Song Everybody Needs Love vom aktuellen Album Foxygen and Star Power. Das Ganze als Doppelalbum rausgebracht und eigentlich eine ziemliche Enttäuschung, vor allem wenn man die vorherigen Sachen dieser Band aus Kalifornien kennt. Und hinter Foxygen verbergen sich Sam France an den Mikrofon und dann Jonathan Rado, der spielt Gitarre und Keyboards und die beiden haben Musik gemacht vor 3 Jahren oder 2,5 Jahren mit dem Album We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic. Und diese Platte war sowas von super großartig. Schönster 60s Pop mit ganz viel Anleihen an die, weiß ich nicht, Stones und ein bisschen Bob Dylan und ein bisschen von allem irgendwie. Und das war so großartig, diese Platte, dass diese neue eigentlich natürlich eine super Enttäuschung ist. Ich weiß nicht, ob sie zu viel schlechte Drogen genommen haben, ob sie keine Ideen mehr haben oder ob einfach dadurch, dass sie nicht mehr Richard Swift als Produzenten hatten, einfach das fehlende Händchen, was sich über sie ausgebreitet hatte, gefehlt hat. Das ist die große Frage. Und Foxygen sollten, wie gesagt, am Dienstag im Knust spielen, wahrscheinlich aufgrund der geringen Nachfrage jetzt Verlegung ins Molotow. Und ich habe die Band schon mal im Molotow gesehen, vor knapp 2 Jahren. Konzert war schon ganz lustig, vor allem auch, weil die beiden echt super bekifft oder betrunken oder sonst irgendwie drauf waren und der Rest der Band natürlich auch. Man dachte, okay, schaffen sie es bis zum Ende oder wird es irgendwann abgebrochen und kloppen sich gleich noch oder wie geht es immer auch aus? Und das war trotzdem irgendwie total nett und vielleicht ja auch ein bisschen das, womit die Band so spielt. Aber egal, man darf gespannt sein, wie sie sich jetzt geben im Molotow. Und Foxygen nochmal hier, wie sie damals geklungen haben vor 2,5 Jahren. Hier kommen die mit On Blue Mountain. I was looking through the Bible. I was looking at it gold. If you try, you can't remember that what you see is just what you know. I was crying. on Blue Mountain. So klang sie also damals ihrem zweiten Album We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic. Foxygen waren das. Und man kann hoffen, dass bei ihrem Konzert am Dienstag im Molotow, Achtung, Venue-Verlegung, die Band auch möglichst viel von ihren alten Platten spielt, weil die einfach wirklich tausendmal besser waren als das neue Zeugs. Aber mal schauen, wie die Band sich dann live gibt. Es gab auch schon mal Auflösungsgerüchte und vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht, sie nach der tollen Platte aufzulösen. Dann kann man auch nichts Schlechtes mehr machen und immer mehr enttäuschen. Wäre mal so ein kleiner Tipp vielleicht. Also Foxygen und eventuell auch mit H. Auckland im Vorprogramm. Dienstag, 26. Mai im Molotow. Das Ganze ist hier Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Man darf gespannt sein auf das Live-Event. Dann am Mittwoch Tim McMillan, ein Songwriter aus Australien, aus Melbourne, spielt in der Astra-Stube. Hier kommt er mit einem etwas älteren Song, der heißt Ghosts. Das war Tim McMillan mit seinem Song Ghosts und der spielt am Dienstag, den 27. Quatsch, am Mittwoch, den 27.05. in Hamburg und zwar in der Astra-Stube. Am gleichen Tag im Knust gibt es ein Konzert von Bristol. Ja, die Welt heißt wirklich so Bristol, denn da verbirgt sich ein alter Bekannter, der nämlich früher als Nouvelle Vague Musik gemacht hat. Mark Collin heißt er und diesmal werden keine alten Klassiker gecovert, die man aus, alten Punk-Zeiten kennt oder sowas. Und in diesem Fall wird bei dem Projekt Bristol Musik aus Bristol gecovert und klar, natürlich Trip-Hop. Bristol war die Hauptstadt des Trip-Hops mit Bands wie Tricky, Massive Attack und Portishead. Gibt's oder gab es damals viele tolle Bands, die es teilweise auch immer noch gibt natürlich. Und genau diese ganzen alten Hits, die hat Bristol hier auf diesem Album, einfach nur Bristol betitelt, nochmal in so einem 60er-Jahre-Gewand gesetzt. Das klingt ein bisschen komisch, weil einfach die Originaltracks so gut sind, da kommt das Gecoverte niemals ran. Trotzdem könnt ihr Bristol natürlich live erleben. Jetzt am Mittwoch im Knust. Hier kommt ein Song, der im Original von Tricky ist, Overcome. Bristol, die hier sich versuchen an den Trip-Hop aus Bristol. Hier, wie gesagt, ein Cover von Tricky und Bristol könnt ihr live erleben. Die spielen in Hamburg im Knust und zwar am Mittwoch, den 27. Mai. Am Donnerstag, den 28.05. ist Jaco Gardner zu Gast im Molotow. Jaco Gardner kommt aus Holland. Hat gerade mit Hypnophobia seine neue zweite Platte veröffentlicht. Die ist nicht so toll wie sein Debütalbum Cabinet of Curiosities. Da gab es wirklich tollsten 60s-Pop im Sinne der frühen Pink Floyd und im Sinne von den damaligen Mitstreitern. Jetzt gibt es das Nachfolgewerk immer noch so in die Richtung, aber nicht mehr ganz so zwanghaft, nicht mehr ganz so gut aufgelegt vielleicht. Hier kommt er mit seinem Song Face to Face. I want to have myself. Das war Jacko Gardner, sein Song, gerade eben Face to Face vom neues Album Hypnophobia. Der Herr aus Holland spielt in Hamburg und zwar im Molotow am Donnerstag, den 28. Mai. Am gleichen Tag einen Nachholtermin und zwar Balthasar, die nette Popband aus Belgien, sollte vor ziemlich genau einem Monat in Hamburg auftreten. Das Konzert wurde dann sehr kurzfristig abgesagt aufgrund eines Krankheitsfalles in der Band. Jetzt wird das Ganze nachgeholt und zwar am Donnerstag, den 28. Mai, spielen Balthasar im Grünspan hier nochmal zu hören mit ihrem Song I Looked For You. Trees and bars, I looked in the void between the stars, and although Balthasar, ihr Song gerade I Looked For You von ihrem neuen Album Thin Walls. Wirklich eine sehr schöne Platte und die Belgier könnt ihr live erleben im Grünspan. Da spielen sie am Donnerstag, den 28. Mai, Nachholkonzert für das ausgefallene Konzert vor ziemlich genau einem Monat. Am Freitag dann wird, glaube ich, eröffnet, ja, ne, das Zirkuszelt im Schanzenpark. Da gibt es ganz viel Kultur und auch ganz viel Musik. Am Freitag zum Beispiel spielt dort Jonas Alaska, den wir hier hören, mit If Only As A Ghost. Could you please come back to me if only as a ghost? I might not be alone in grief, but I need you most. You're not just my older brother, you're my best friend. I never got to tell you that. So please come back again. My sweet wife is sleeping now, so's my newborn son. I wish you could be with me as my life just begun. You should see him lying there, he looks just like me. But I sure hope that it is you, that he grows up to be. The day you died, I thought that I was gonna die as well. Everything was shaking and my life turned to hell. I'm telling you, I'm happy that a son was born to me. But sometimes I can't bear the thought that you're not here to see. Mama, Pops, the rest of the bunch, and all our good friends too. We're riding on a swimming horse and we still talk of you. But in the night when I'm alone, I think about before, when I was throwing magazines at you because you snored. I dream about our arguments, I dream about our love. I can't stand people telling me you're watching from above. It's giving me no comfort thinking God's now your host. Cause I'm the one who needs you here, if only as a ghost. If Only as a Ghost, das war Jonas Alaska, der spielt am Freitag im Zirkuszelt, das ist der 29.05. Und ebenfalls dabei sind Talking to Turtles, die wir hier hören mit ihrem Song Green. You've got these rare days where you see all things through. Green collar, glass and a wish. Wish it would be rose glass too. The whole world's your wood then, thick and evergreen, with well-arranged alleys that lead you through the scene. All you wanna do is lay on that pile of leaves and check once in a while. Get off that pile of

lassen alle opfern, zertreten, entwerten, wenden, wenden, wenden, wenden. Nicht der, nicht die, nicht ich. Ich kann es sehen in der Ferne, in der Ferne. Ich habe keine Vision. Mattes Glas zwischen mir und einem Ziel. Ein mögliches Ziel. Wer hat mir das Wort genommen? Und wem gehört sie jetzt? Die Utopie. Halt mich nicht auf, aber halte mich. Stadt Illusionen. Ja, das waren die Sterne. Die Band aus Hamburg natürlich spielt nächsten Samstag, den 30. Mai, im Zirkuszelt im Schanzenpark. Am gleichen Tag übrigens Rosen Murphy zu Gast in der Freiheit. Das Konzert der Dame ist ausverkauft. Und am Sonntag, den 31.05., gibt es eine neue Band in der Astra-Stube. Chaplin heißen die. Da verbirgt sich der Sänger und Songschreiber Dominik Hoffmann. Die haben gerade eben mit Im Taxi hinter der Tram ihr Debütalbum veröffentlicht. Und wir lauschen mal hier den Song Mehr nicht. keinen großen Anlauf. Nein, die Schublade, sie stand seit Wochen auf. Sie stand seit Wochen auf und ein Schluck reicht. Es wird wieder warm. Wieder warm, deinem Bauch. Und ein Schluck reicht, und es wird wieder warm, deinem Bauch. Und ein Schluck reicht, und es wird wieder warm, deinem Bauch, Bauch, Bauch. Das waren also Chaplin von ihrem neuen aktuellen Album Im Taxi hinter der Tram hörten wir mehr nicht durch dieser Song. Und Chaplin könnt ihr live erleben am Sonntag, den 31.05. in der Astra-Stube. Am Montag ist dann der 1. Juni, der 1.06. Und da spielt Joe Puck in der Prinzenbar. Joe Puck ist ein Songschreiber aus den USA, der gerade seine dritte Platte veröffentlicht hat. Die trägt den Titel Windfall und wir hören hier rein in den Song Burn and Shine. Never had enough to be the favorite son, and so I never had enough to disappoint no one. Everything I ever done, it never came too much. Maybe then I could have said that I was just washed up. My brother was a soldier, he was straight and true. Mama said he was a member of the chosen few. But I guess he never felt he ever got his due. He wrote a note and put a rope around his neck last June. Let them burn and shine, let them burn and shine. Let that last long dance just be yours and mine. Let them spin their wheels and turn their pages. Break their knives and the rock of ages. Maybe we'll be fine. Let them burn, burn and shine. Well, no one ever whistled when you walked by, because you never caught the corner in the public eye. When you left town, you got one goodbye from the sign at the Frederick County line. Your sister was a looker, she was tall and wild. She had a star-crossed lover on a moonlit mile. Then she met a politician and she had his child. It takes the bottom of a bottle just to make her smile. Let them burn and shine. Let them burn and shine. That last long dance just be yours and mine. Let them spin their wheels and turn their pages. Break their knives on the rock of ages. Baby, we'll be fine. Let them burn, burn shine, let them burn and shine. At that last long dance, just be yours and mine. Let them spin their wheel, turn their pages, break their knives and the rock of ages. Baby, we'll be fine. Let them burn, burn and shine. Burn and Shine, das war Joe Puck und der Herr aus den USA spielt in der Prinzenbahn nächsten Montag. Das ist dann der 1.6. So viel zu den Konzerttipps hier vom Sunday Service. Weiter geht's mit LBT, Live Beat Tapes von ihrem Album The Singles. Hören wir hier den Song, der da heißt Blessed and Damned. And misery is the mystery of life. Sights on the prize brought about a limelight. I think my spliff need a light. Crown waves in the dark nights. Devils of light, hour of the goons, the bus pipes. Deep love with the warm hugs, so I know it's alright. Do ease and release your last right. Tight boats with the high hopes, turn slight. The fall is what the people like. Haters of the same type. Full force and all might, I'm quite pissed. But I'm still contrite, cause I stand in the path before God and man. Of a bus to the dam. Heaven and hell, you overstand. Cause I stand in the path before God and man. Of a bus to the dam.